Ich habe so einen kleinen Kurztrip gemacht nach Prag, Osteuropa. Und mir ist da aufgefallen, dass da ganz viele, da gibt es ja ganz viele Touristenfallen in der Stadt. In wie viele bist du getappt? Also ich habe versucht, in wenige zu tappen, aber was da einen wirklich hinterhergeworfen wird, sind diese Baumstriezel. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Baumstriezel. Das sind so, ist dieses Gebäck, was einfach zuckrig ist und das kann man dann, das heißt, glaube ich, auf Tschechisch. Ist das wie Baumkuchen? Ist es wie, nee, Baumkuchen ist ja nochmal was anderes. Ich glaube, das ist so dieses runde. Das gibt es auch im Weihnachtsmarkt, ne? Genau, das wird dann irgendwie über so ein Feuer, wird das so ein bisschen ist ein bisschen dünner. Genau, ja. Habt ihr das schon mal gegessen? Nee, aber es sieht aus, als wie etwas, was ich essen möchte. Außer als wäre es mit Zimt. Das möchte ich nicht. Du kannst da drin auch Eis reintun. Okay, top, gewonnen. Also Prag ist die Stadt der Baumstriezel und da wird divers aufgetischt. Ja, da wird divers aufgetischt und es war wirklich wie so ein Parcours von so Baumstriezel-Läden und es wurde dann auch immer teurer, je näher so in den Stadtkern so vorgedrungen warst. Und ich habe mich gefragt, was so das Deutsche wäre. Also was ist so dieses eine Gericht, was so richtig ausgereizt werden würde, was man dann so hinterhergeworfen bekommt. Wahrscheinlich Currywurst. Oh ja, oh. Ja. Aber auf die Jahreszeit an. Ne? Also ich glaube halt so was wie Aachener Printen, so ein Kram zur Weihnachtszeit, kriegst du in Deutschland irgendwie auch hinterhergeschmissen. Mhm. Ja, aber ich finde alles in so Touristätten so über 5 Euro sollte verboten sein. Also ich bin wirklich dann ja, Inflation macht es nicht besser. Du. Genau, und Umrechnung, also da war es bei mir dann auch schon vorbei, weil da zahlt man ja mit tschechischen Kronen. Und das ist dann ganz tückisch, wenn du dann nicht weißt, okay. Was habe ich gerade eigentlich ausgegeben? Genau, was habe ich da, also irgendwas mit 230, aber ja, dann rechne das mal um. Ja, das ist irgendwas schwierig. Kannst du? Nein, kann ich nicht, ich kenne den Umrechnungssatz nicht. Aber damit 1:1. Damit warst du in der Stadt, wo Triple X mal gespielt hat. Mm. Aber ich habe gerade mal geguckt, was so in Prag gespielt hat. Und war das nicht so ein Ding in Avengers, wo man so das Black Widow so, die Sache in Prag damals? Ja, so, kann dass sein. Es so ein Ding ist. In Prag. Da hat sich schon auch alles ihr Geld für Striezel ausgegeben. Genau, das ist alles eins. Ja, kann gut sein. Wahrscheinlich war sie dann einmal abgezogen worden von irgendwie so einem Künstler oder sowas auf der Straße. Weil ich muss schon sagen, ich finde auch dann in diesen Touri-Hotspots, ich bin auch dagegen, wenn man sagt, ja, ich gehe nicht auf den Eiffelturm, weil ich setze mich irgendwie mit einem Baguette an die Seine und bin so ganz antitouristisch, das fühle ich auch nicht. Weil ich finde, man muss dann so einen guten Mittelweg finden. Und ich will ja auch die ganzen Sachen sehen, die so krass sind. Also ich will ja auch auf die Karlsbrücke. So. Aber bist du dann aus so einem Touri-Mode oder bist du so, naja, ich versuche wie ein Local rüberzukommen? Also ich mache mir nichts vor, ich bin auf jeden Fall, man sieht, dass ich Touri bin. Socken in den Sandalen. Nein, also ich weiß nicht, ich finde, wenn man eine Kamera dabei hat, ich hatte halt eine Kamera dabei, die hatte mir tatsächlich Marius mal gegeben. Ja, ich habe ganz viele Fotos gemacht, analog. Und bin voll gespannt. Wahrscheinlich alle nichts geworden. Überall habe ich den Daumen drauf. Nein, aber schwer bei dir. Ja, das ist tatsächlich schwer. Aber Verschwörungstheorie, du hast gerade gesagt, Vin Diesel Triple X, Baumstriezel, Vin Diesel spricht Groot, ein Baumwesen, ein Baumstriezel, wow. Okay, der Kreis schließt sich, das ist das Striezel-Dreieck. Okay, wow, das ist eine. Das Prager Dreieck ist damit geschlossen. Ganz ehrlich, das ist eine Kombination, die ich in meinem Leben niemals gemacht hätte. Aber. Guck mal. Go. Ja. Go. Ich glaube, das meinte sie, Black Widow. Ja, ich glaube auch. Ja. Und was meinen wir eigentlich? Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co. Prag steht noch, aber wer weiß, wie lange noch. Denn gut, dass ich nochmal da war. Das klingt wie die Kriegserklärung von mir. Sagen, was hast du vor? Annie erklärt den Welche Krieg. Bombe hast du gebaut? Nee, es geht tatsächlich um die Zerstörung der Welt in Film und Fernsehen. Darum soll es heute gehen. Das wird unser ganz großes Thema, denn diese Woche startet eine riesige Serie, die entweder ein Totalausfall oder ein total genialer Einfall wird. Und wir haben natürlich noch weitere Wochenstarts, aber wir reden über Filme, in denen es um Postapokalypse, Endzeitstimmung und alles Mögliche geht. Aber mit guter Laune. Mit guter Laune natürlich. Hey. Mit guter Laune behandeln wir dieses Thema. Und da möchte ich erstmal so sagen, wir müssen das Ganze mal ein bisschen differenzieren. Worüber reden wir da jetzt genau? Reden wir über Katastrophenfilme, wo die Erde wirklich untergeht? Oder reden wir über Postapokalypse, also alles, was danach stattgefunden hat? Und auch noch ein bisschen Dystopien, also Szenarien, in denen sehr wieder Regierungen herrschen und irgendwie sehr brutales Zeug abgeht. Mm. Also ich finde, wir können alles noch mal ein bisschen abdecken und das werden wir wahrscheinlich auch tun, oder? Ja, Also ich meine, die Definition von Endzeit ist ja eigentlich, etwas geht zu Ende, die Zivilisation der Erde. Sind wir in der Endzeit? Ja, hey, lass uns mal nicht mehr darüber reden. Ich glaube, das könnte deprimierend werden. Nee, witzigerweise, Moment, lass ich mal gerade gucken, was in den Filmstarts, das passt nämlich ganz gut zu einem der Filmstarts, die wir heute haben. Okay. Also zweien dann eigentlich. Okay. Ja. Mhm. Später, das ist später. Ein guter Teaser. Alter Schwede, die Filmstarts, also was wir heute haben, ey, das ist aber später dazu mehr. Der Wahnsinn. Tolle Filme. Krass, Wahnsinn. Krass. Aber wenn ihr Endzeitstimmung hört, an was wäre der erste Film oder die erste Serie, die euch so in den Kopf kommt? Ja, außer Fallout, ja. Weil das reden wir später drüber. Wir haben tatsächlich schon vor x Jahren mal ein Special gemacht zu ganz vielen Tipps zu Apokalypse-Filmen. Und da habe ich natürlich mir ein paar ausgepickt nochmal, weil ich das Video auch gemacht habe. Und ich habe das Video auch gemacht. Ja, die Filme gibt es immer noch. Ja, war ganz witzig. Fange an mit dem Film A Boy and His Dog. Der ist von 1975 und spielt in einer weirden Postapokalypse. Ja, ist ein bisschen... Könnte auch I Am Legend sein. Nee, ist ein bisschen sexistisch teilweise. Oh. Und so, und es wird, nein, der ist in sich schon... verrückterweise, er spielt im Jahre 2024. Oh, wow. Right now. Okay. Es ist vielleicht Alper, der da rumläuft. Mit Alfie. Okay. Worum geht's denn? Es geht um diesen Dude, der von Don Johnson gespielt wird. Und der hat einen Begleiter, seinen Hund, und der kann ihn reden hören quasi. Also die können kommunizieren miteinander. Hört man den Hund dann auch im Film reden? Ja, genau. Und die sind in dieser weirden postapokalyptischen Welt, wo alle natürlich irgendwie super egoistisch sind, weil es geht natürlich darum, Vorräte zu besorgen und sich halt auch Sex zu besorgen und sowas. Mhm. Und dann kommt der halt in so eine unterirdische Gesellschaft, die sich da eingenistet hat. Und das sind ganz weirde Leute. Und Fallout, die Spiele haben sich, glaube ich, auch so ein bisschen davon inspirieren lassen. Und auch so ein bisschen Bioshock, so was so die Weirdness angeht. So mit, die Leute malen sich ganz weird an, verkleiden sich ganz komisch, verhalten sich ganz seltsam. Also es ist schon ein sehr spezieller Film, aber ein sehr interessanter, der in der Postapokalypse spielt. Okay, also aber den alles ein bisschen Einordnung genießen. Ja. So zeitliche Einordnung. Ja. Und der spielt halt jetzt, ne? Also es ist right now. Ich finde es immer so ganz lustig, wenn irgendwie aus den 70ern, 60ern diese Postapokalypse oder irgendwie Dystopien immer so jetzt spielen oder wie Leute sich vorgestellt haben, wie jetzt unsere Technik, der Stand der Technik ist. Ja, das ist dann schon wild. Ich meine, Blade Runner ist auch schon vorbei, ne? Es ist gelaufen. 2001, also wir waren schon lange, lange weg. Ja. Und 12 Monkeys auch, oder? 12 Monkeys war auch irgendwann Anfang 2000, oder? Ja, also ja, nicht so lang her. So. Ja. Aber dann Zurück in die Zukunft, Teil 2, ne? Ist auch 2015 gewesen. 12 Monkeys, also finde ich auch, ist einer der Filme, die mir immer in den Kopf kommen, wenn ich über so Endzeitstimmung, weil ich finde, ich verbinde mit Endzeit auch immer sowas, also Assoziation jetzt, das steht nirgendwo geschrieben, irgendwie so karge Städte, die dann irgendwie wieder, wo die Natur sich das so ein bisschen zurückholt, also so ähnlich wie bei The Last of Us, und ich finde, bei 12 Monkeys ist das hier so ein bisschen ähnliche Ästhetik, also wirklich die Tierwelt holt sich so die Welt zurück. Finde ich auch eigentlich immer, habe ich lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen, aber finde ich auch immer noch so einen stabilen Film. Ja. Ich finde ihn großartig, ich habe den super oft gesehen irgendwie. Ich glaube, der war gefühlt immer im Fernsehen. Ja, genau. Ja. Aber ich finde ihn großartig. Ja, ich finde auch zu wenig leider. Ich muss den noch mal gucken. Ich weiß kaum noch, aber ich kann mich noch an so einzelne Szenen erinnern, wo ich damals auch wirklich so, vielleicht war sogar mein erster Kontakt mit so Endzeit-Filmen, kann sogar sein. Hm. Und dein erster Kontakt mit Brad Pitt? Wahrscheinlich. Nee, ich glaube, ich habe Benjamin Button, habe ich vorher noch gesehen. Okay, oh, ist ja auch ein gewisser Zeit ein Endzeit-Film. Auch wieder wahr, ja. Und was war bei dir? Was bei dir, Lenny? Also, ist so einer der ersten Filme? Also, ich finde, also bei Endzeit-Filmen dürfen wir nicht an Wall-E vorbei gehen. Stimmt, weil Wall-E ist halt so. Der cuteste Endzeit-Film, glaube ich. Ja, der traurigste Endzeit-Film, glaube ich. So, vielleicht doch. Nicht der traurigste. Okay, gut, dann hast du nur traurig. Da hatte Marius noch ein paar 70er Jahre Perlen im Petto. Nee, aber ich finde. Aber ich finde, Wall-E ist so ein sehr perfekter Endzeit-Film. Ja. Aber es ist ja auch der absolute Endzeit-Film, weil es gibt ja keine Menschen mehr. Also die sind ja alle weg, sind gone. Aber die kommen ja wieder zurück. Das heißt, es ist nicht unbedingt das Ende der Zeit, es ist eine neue Zeit. So eine neue Zeit, die da anbricht. Aber nee, ich finde, Wall-E ist immer sehr, sehr schön. Ja, würde ich dir zustimmen. Ich finde auch, das ist einer der Filme, wo das Konzept sehr oft, glaube ich, auch kopiert wird. Weil ich finde auch so eine, haben wir nicht noch letztens drüber geredet, der neue DreamWorks-Film. Hier, dieser White Robot. Genau, der auch so. Ich finde, das klingt so ähnlich, sogar vom Prinzip her. Und finde ich auch sehr, sehr toll. Was ich auch wo ich immer dran denke, ist so Mad Max natürlich. Also natürlich, den habe ich natürlich auch. Ja. 79. Einer der besten Filme der letzten 20 Jahre, finde ich auch Actionfilme. Also klar, es ist Fury Road. Fury Road, ja, ja. Das ist der Original. Genau. Wie bitte? Nicht der Originale? Nee, ich finde, Fury Road hat für mich dann noch von dem Visuellen her, einfach weil es so an die modernen Standards und sowas angepasst ist, einen besonderen Stellenwert. Genau, ich finde, die Cinematografie ist krass. Ich mag auch einfach das generelle Worldbuilding, würde ich sagen, von Mad Max, dass es so mit diesen viel auch auf Ressourcen und sowas abspielt und die Knappheit davon. Also, ich meine, das ist ja ein Element, was es häufig gibt, ob es jetzt bei Dune ist im Sci-Fi-Bereich oder in anderen Endzeitfilmen. Wobei ich mich bei Mad Max immer gefragt habe, also der Original ist ja von 79, von George Miller. Der war ja so relativ low budget und das sieht man ja ein bisschen an. Ich habe mir beim ersten Sehen ein bisschen mehr erwartet. Ich wollte mehr verrückte Postapokalypse sehen, so mit mutierten und sowas, ein bisschen was. Und das ist ja relativ grounded eigentlich. Aber ich habe mir gefragt, okay, Ressourcenknappheit, aber wie viel Benzin hat Australien denn bitte? Weil die ballern da raus, die fahren mit den fettesten Autos und racen richtig rum. Also die haben schon noch überall sehr viel Sprit rumliegen. Dieses Jahr kommt Furiosa. Ja, ich bin gespannt. Der zweite Trailer hat mir schon besser gefallen als der erste. Weil der erste, das sah alles sehr künstlich aus. Und wie du gesagt hast, ne, also Mad Max, Fury Road, der lebt ja von seiner Inszenierung. Und auch davon, dass da anteilmäßig wenig CGI drin ist. Der kann nicht ganz drauf verzichten, aber die Kisten da fahren zum Großteil halt wirklich. Und ich finde, in Furiosa, in dem Trailer zumindest, das sieht sehr nach CGI-Fahrzeugen aus teilweise. Ja. Und ich meine, was ich mir so ein bisschen erhoffe, ist, weil es ja auch schon gesagt wurde, dass Mad Max ist ja eigentlich auch nur eine, also von der Handlung her passiert sehr wenig. Es ist eigentlich nur so eine glorifizierte Verfolgungsjagd eigentlich den ganzen Film über. Es reicht komplett, weil er einfach so geil aussieht. Und ich habe so ein Gefühl, dass Furiosa, weil sie ja, also wurde schon in Interviews ja gesagt, mehr auf so das Worldbuilding eingehen wollen in dem Film und dass der Film generell gesetzter sein soll. Es geht vielleicht auch auf jeden Fall mehr um die Figur Furiosa. Und vielleicht ist dann so das Visuelle zweitrangiger. Aber ich finde, wenn man halt so einen Mad Max-Film macht und dann jetzt auch als Antwort auf den Mad Max Fury Road, dann, ich finde, dann hat man hohe Erwartungen. Voll. Und ich habe auch das Gefühl, dass man dann irgendwie sich jetzt also zwanghaft eine Welt darum gestaltet. Und eigentlich das Geniale davon ist, dass es eher so minimalistisch ist und gar nicht so viel erklärt wird. Es ist auch dieses Show-Don't-Tell. Ich finde, das hat bei Mad Max Fury Road so gut funktioniert, weil du einfach von so ein, zwei Szenen schon dir was erschließen konntest, irgendwie über diesen Kult und irgendwie über die Figur, Genau, ich glaube, du könntest nur enttäuscht werden, wenn du jetzt zu viel über die Entstehung dieses Kultes wüsstest. Ich hätte jetzt tatsächlich kein Prequel gebraucht, weil man weiß halt durch Fury Road so, was mit der Figur passiert, was nicht mit ihr passiert und so die Message ist, hey, finde dein Zuhause und so. Nope. Ja. Won't happen. Das finde ich ein bisschen langweilig, weil, also, wir haben ja den Film alle nicht gesehen, aber kann natürlich richtig geil werden, aber ich hätte mir jetzt was anderes gewünscht, hätte ich jetzt die Wahl gehabt. Was serviert ihr mir aus dem Mad Max-Universum? Kann ich nachvollziehen. Ich bin immer noch gespannt, was auch Anya Taylor-Joy damit so machen wird mit der Figur. Aber ja, ich finde auch so, der zweite Trailer war besser als der erste, aber mal gucken. Ja. Habt ihr noch so Endzeit-Stimmungsfilme, die bei euch auf der Top-Liste stehen? Ja, ich habe einen Film dabei, der es tatsächlich nicht ins Kino geschafft hat. Der ist aus dem Jahr 1984 und wurde produziert von der BBC. Und der heißt Threats und es geht um die Auswirkungen eines Atomschlags auf England, genau gesagt auf die Stadt Sheffield. Und das ist richtiges Nightmare Fuel. Also, weil das realistisch zeigt, was Atombomben anrichten innerhalb der Bevölkerung mit den Menschen. Und es zeigt so einen Zeitraum von kurz vor der Detonation einer Atombombe bis 10 Jahre danach, was so mit Leuten passiert, welche Auswirkungen das hat. Und das war natürlich so in den Hochzeiten des Kalten Krieges, Mitte der 80er, wo natürlich eine atomare Bedrohung immer irgendwie im Raum stand. Und ich glaube, das ist damals auch ist richtig eingeschlagen. Okay. Man kann diesen Film leider, glaube ich, gar nicht so gut. Also es ist sehr teuer, den zu bekommen. Auf DVD oder Blu-ray. Ich glaube, Blu-ray glaube ich auch gar nicht, bin ich sicher. Ich konnte ihn aber einmal komplett sehen und das ist wirklich sehr albtraumhaft. Also auch was, wie die Leute halt sich verhalten danach. Und ne, es geht natürlich auch um Ressourcen. Wie kriegen wir was zu essen? Natürlich bricht so ein Überlebensinstinkt bei den Leuten aus und Ellbogen raus. Und das ist nicht nur die Ellbogen. Und das ist schon richtig heftiges Zeug. Also für alle, die Tschernobyl mochten. Ja, der hat aber noch so diesen dreckigen 80er Look dabei. Mit also so Großbritannien, also England, diesen Look und so leichte Fernsehvibes, aber nicht so ugly, sondern es ist schon eine gute Produktion. Und ich finde, das hat dadurch hat nochmal so eine Authentizität Also ja. weil es halt genau da spielt, wann dieser Film produziert worden ist. Und das ist schon so. Das klingt total spannend. Voll. Ja. Und ich würde direkt mal ein bisschen einhaken, denn es ging dann im ähnlichen Projekt, dass sich Denis Villeneuve auch bald annehmen wird. Denn Dune 3 wird kommen. Aber nicht nur das, Denis Villeneuve wird auch endlich mal wieder was anderes machen, außer diesen Sandplaneten, den ich langsam gefühlt nicht mehr sehen kann, aber ist trotzdem immer natürlich spannend. Aber er wird sich den Film Nuclear War A Scenario widmen. Das ist eine Roman, also keine Romanadaption, sondern eine Buchadaption, und das ist ein Non-Fiction-Werk, in dem es darum geht, die Eventualitäten eines Atomkrieges zu durchleuchten, und darin kommen auch ExpertInnen zu Wort. Und Denis Villeneuve wird jetzt in diesem Film eine fiktive Version davon verfilmen. Und das klingt auch sehr spannend und auch mal so ein bisschen düsteres, ja, wahrscheinlich Szenario. Ich glaube, gerade mit der Ästhetik, die Denis Villeneuve immer in so seinen Filmen umsetzt, ich glaube, das kann ziemlich krasses Zeug werden dann. Ich glaube auch. Also, ich habe auch das Gefühl, alles, was er jetzt gerade danach machen wird, nach Dune, ne, also ich habe schon das Gefühl, er hat so diesen Bonus gerade, weil er so diesen riesigen Epos da hingelegt hat gerade. Und ich weiß nicht, ich finde auch, er meinte ja auch mal, er will jetzt erstmal eine Pause machen. Nein, so. Aber dann Nein, also von Dune. Ach so, also ja, aber von, bitte ja. Bau alle Sci-Fi-Sachen nochmal neu auf, die scheiße waren vorher. Das hat er auch gesagt, er hat ja so gesagt, ja, ich möchte es, wenn dann, nur machen, wenn Dune 3 besser wäre als Teil 2. Ja, genau. Aber anscheinend ist Dune jetzt so erfolgreich gewesen, dass er gedacht hat, vielleicht mache ich es doch nochmal. Das ist immer so dieses, das Geld, das zieht sie alle dann nochmal zurück. Das Geld zieht sie alle, wirklich alle, selbst Denis Villeneuve und alle anderen. Aber dann würde ich auch gerne noch mehr sehen. Ja. Also die verrückten Sachen aus Dune würde ich dann gerne sehen. Ich meine, also Dune Messiah ist ja auch ein bisschen verrückter. Ja, aber dann wird es ja noch verrückter. Das stimmt. Das würde ich halt gerne sehen. Mal gucken, was er draus macht und wann es kommt. Aber kriegt das Geld vielleicht auch jedes Mal unseren geliebten Roland Emmerich, der ja auch gewisse Endzeitstimmung bzw. Katastrophenfilme immer beinhaltet, also thematisiert und umsetzt. Und ja, ich finde, Roland Emmerich ist immer so ein Aushängeschild, wenn es um sowas geht. Also zumindest Weltzerstörung, ja. Inszenieren, nicht unbedingt. Ein sehr ausgeleiertes Aushängeschild. Ja, ja, irgendwann voll. Auch irgendwie qualitativ nicht immer gut. Also größtenteils nicht gut, würde ich so irgendwas sagen. Mutfall war halt auch einfach kacke. Also das kann man jetzt hier auch mal sagen. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Den habe ich mir gespart nach diesen ganzen Kritiken. Das ist auch einfach diese 0815-Geschichte einfach nochmal tausendmal aufgerollt. Also ich habe wirklich das Gefühl, Roland Emmerich-Filme funktionieren einfach gleich seit 20 Jahren. Ja, das ist einer dieser Filme, wo der Titel einfach die ganze Story beschreibt, oder? Definitiv. Also da passiert auch nicht sehr viel. Es geht um, dass der Mond auf die Erde knallt. Genau, ja. Ja, wow. Ja, so ist es. Okay. Und ich meine, ich muss sagen, ich habe mir eine kleine Vergangenheit mit Roland Emmerich, weil ich war mal komisch, wirklich übertrieben komisch fixiert auf 2012. Ich hatte aber eine Phase, wegen des Ereignisses. Man hatte Angst, dass es wirklich voll ist. Und ich habe aber auch so diesen Film so oft gesehen. Ich hatte den auf DVD. Echt? Und ich habe den mega oft gesehen. Ich weiß nicht, wieso. John Cusack in der Rolle. Ich weiß, das hat ja dann was gegeben. Das hat irgendwas mit mir gemacht, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe auch einfach Angst vor Weltuntergang. Aber so gut, ich habe den Film irgendwann dann nochmal gerewatcht, Jahre später, so gut war der ja gar nicht. Aber ich war früher dann so, wow, 2012, krass. Das war schon krass mit den Archen. Und dann müssen die Leute da retten, ne? Und dann sind nicht alle in die Arche reingekommen. Ja. Ich war so genervt. Ich war so genervt von dieser, von diesem fehlgeleiteten Kalender, den, also, oh mein Gott, das ist, nein, Leute, nein. Ich war so genervt, da habe ich diesen Film nicht angeguckt. Ja, okay. Roland Emmerich. Hast du heute nicht geguckt? Nee, ich habe auch keinen Bock, mir den anzuschauen. Ah, weil, wie schon gesagt, ne, also die Roland Emmerich-Formel, ich fand halt Independence Day, das war noch mal, der schlägt ja noch ein bisschen in die andere Richtung aus. Der geht die Welt mal ein bisschen anders unter, nämlich durch Aliens, klar, ist jetzt auch keine neue Erfindung. Aber ist jetzt nicht so 2012-mäßig. Und was hat er? The Day After Tomorrow ist ja das mit The Day After Eis, Tomorrow so. Habe ich damals geguckt, weil es damals auch so, ne, okay, das ist ja vielleicht so ein Film, wo die Leute so wachgerüttelt werden, was so Klima angeht. Ja. Ja, aber ich finde, das liegt irgendwie. War ganz okay inszeniert, aber jetzt auch nicht der über. Also. Es geht immer zu gut aus bei ihm, immer so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie 2012 ausgeht, aber. Ja, diese Helden, die dann am Ende so wegen ihrer moralisch guten Seite irgendwie alle retten. Mhm. Also ich finde, es ist dann nie so dieses große Ganze oder dass du mal so eine gewagte Aussage triffst, irgendwie was die Ursache ist für all das Übel oder so Systeme, sondern es sind immer so Menschen, also Einzelne, und dann ist es immer so am Ende so, ah ja, ist am Ende doch die wichtigen Schaffens halt. Ja, also, ist klar. Ich habe mich bei Day After Tomorrow immer gefragt, gibt es so eine Szene, da sind die irgendwie, ich weiß nicht in welcher Stadt, New York, glaube ich, in der Bibliothek eingeschneit und müssen sich halt irgendwie wärmen, und dann fangen die halt an, kostbarste Bücher zu verbrennen und dann zum Bibliothekar so, nein, oh nein, bloß nicht. Und ich habe mich gefragt, wie würde ich reagieren, weil ich im Film saß und denke so, oh nein, don't burn the books. So, ja, nein, die, Gott, Leute, die sind mehr wert als eure dreckigen Filmleben. Ja, also, es tut schon weh, das anzusehen, klar. Aber ich frage, wie würde ich entscheiden? Ja, ich weiß es nicht, wahrscheinlich. Wenn jemand deine Comicsammlung anzünden würde, würdest du es erlauben? Würdest du es machen? Boah, wenn ich selber erfrieren würde. Ja. Nein, Quatsch. Ich habe keine. Ja, wahrscheinlich natürlich schon. Aber damals im Kino, wann war das? Das ist ja schon ewig her. Da dachte ich so, oh nein. Ja, aber. Ja, das tut schon weh. Das spricht aber eher dafür, dass ich mich jetzt nicht so um diese Personen im Film gesorgt habe, ja, dass mir die eher scheißegal waren. Das hat ja nichts mit echten Menschen zu tun. Figuren da hier klarzustellen. Ja. Figuren da auch eher so, na, weiß ich nicht. Jake Gyllenhaal, ne? Ja, Jake Gyllenhaal. Seine so ersten. Das war 2004 der Film noch rausgekommen, oder? Kann das sein? 2004? Was denn jetzt? The Day After Tomorrow. Ich glaube schon, aber ich finde auch, bei Roland Emmerich ist es immer so, wir haben zwar nur ein Naturphänomen, das die Welt zerstört, aber es wird niemals hinterfragt, okay, wir sind wieder dran schuld oder so, sondern es ist immer so, oh, okay, das passiert jetzt einfach und richtig aufschlüsseln und kritisieren tun wir nichts. Genau, ja. Es ist nur dieses Spektakel und nicht so dieses Wetter, ja. So philosophische. Mhm. So genau, bisschen. Genau. Ja. Ich habe hier noch einen. Der Film kam 2004 raus, ja. Oh, ich habe einen Film, den man mit The Day After Tomorrow leicht verwechseln könnte. Der heißt nämlich The Day After. Oh. Ah, krass. Und wir bleiben im Fernsehbereich. The Day After oder nur The Day After Tomorrow? Ja, genau. Das ist The Day After und es ist ebenfalls. Ist halt immer das eine Frage, die ich da noch habe. Stellst so eine Oder-Frage, du so genau. Ja, das ist ja, so. Ich habe dir gar nicht zugehört. Ja, natürlich. Sorry. Natürlich nicht. Ich nur ja sagen. Nein, bitte stell die Frage nochmal. Nee, ist okay. Bitte nochmal. Nee, ist okay. Schon so im Film es erzählen. War, ist der Film so gut? Wer jetzt? The Day After. Oder The Day After Tomorrow. Ich weiß es ja nicht. Was the Day After ist. Also The Day After, nicht The Day After was Tomorrow. Was ist dieses Gespräch? Ich weiß auch nicht. Also ich weiß auch nicht. Jetzt geht's um The Day After. Tomorrow. Nein. The Day After. The Day After heißt Tomorrow. Der Film, heißt The Day After. Okay. Okay. Und der ist nie zu wechseln mit The Day After Tomorrow. Okay, der ist von Roland Emmerich. The Day After. Sorry für diese. Alles gut. Kurz Brain Out. So für mich gewesen. Die achte Stunde. Ist ebenfalls eine TV-Verfilmung, aber diesmal aus den USA, aus dem Jahr 83. Und es geht auch um einen Atombombeneinschlag, diesmal in Kansas. Also Dorothy, RIP. Mhm. Und auch hier die Auswirkungen auf die Bevölkerung und sowas. Und ist nicht ganz so krass wie Fred's. Ja, this is not Kansas anymore. Aber halt auch hier, ja, geht auch so ein bisschen um die Auswirkungen auf die Bevölkerung und sowas. Ich glaube, das war halt so damals auch zu zeigen, ey, das ist eine krasse Bedrohung, das wird uns alle irgendwie beeinflussen, wenn das passieren soll. Das ist nicht so mal eben, fällt irgendwo eine andere Bombe, sondern Atombomben, schon was Krasseres. Aber auch relativ beeindruckend und also alle diese realistischen Szenarien, also da kann sich Roland Emmerich halt so eine kleine Scheibe von abschneiden, finde ich schon mal sehr bedrückend anzuschauen, wie sich das auswirkt auf normale Leute. Du meinst, ja, okay. Also so du Alltag, meinst du die Schicksale genau. Dann. Genau, so Alltag ist jetzt nicht so, keine Ahnung, es sind ja immer irgendwelche, bei anderen Filmen, irgendwelche krassen Leute, ja, irgendwelche Leute beim Militär oder Politiker. Wissenschaftlerinnen. Oder Superheldinnen, genau sowas. Und hier sind es halt irgendwie so, ja, der Arzt von nebenan und verdammt, jetzt muss der halt mit Leuten mit Strahlenkrankheit umgehen können und sowas. Und das ist schon eine Nummer, ja. Ich kriege diese Bilder tatsächlich auch nicht mehr aus dem Kopf aus Tschernobyl, also so, oder Tschernobyl, immer betone ich das anders und hoffe, dass es eines von beiden richtig ist. Genau, weil ich finde, das sind auch Tschernobyl. Sagen Experten, ja. Mhm. Ich kriege das irgendwie nicht mehr aus dem Kopf, diese Bilder, wo Leute an Strahlenkrankheit leiden, ja. Ich weiß nicht, das sind so, kennt ihr diese drei Horrorbilder, die immer wieder in euren Köpfen, wenn man abends nicht einschlafen kann? Aber das Make-up war da ja auch einfach. Ja, das war krass. Ja, und auch die Storyline mit dieser schwangeren Frau. Ja. Uff. So, das können wir auch noch mit reinbringen. Ich hätte mir auch noch so ein bisschen Zombie-Filme, beziehungsweise Infizierte, wenn wir auch noch The Last of Us mit reinbringen, weil die dürfen wir auf gar keinen Fall Zombies nennen. Das ist jedes Mal so, wenn man irgendwie in The Last of Us von Zombies redet, wirklich die Menschheit geht auf einen zu und sagt, das sind keine Zombies, das sind Infizierte. Das ist wie bei 28 Days und 28 Weeks Later auch. Das sind auch keine Zombies. Darf man nicht, das sind so wütende. Genau, ansonsten wird man getötet. Deswegen reden wir über Personen, die andere Personen verfolgen und ein bisschen wahnsinnig sind. Okay? Und infiziert. Richtig. Ja. Und eventuell infiziert wird vielleicht ein Zombie. Vielleicht auch nicht. Ich infiziert nur von der Pilzpfanne auf dem Weihnachtsmarkt. Vom Baumstriezel. Vom Striezel. Vom Baumstriezel. Nein, Striezel. Chef, Postapokalypse und Vin Diesel als Baumstriezelmonsterin auf dich zugelaufen. Ganz ehrlich, meine Postapokalypse wäre, wenn es nur noch so diese Striezelläden überall gäbe und du müsstest dich davon ernähren und müsstest 10 Euro pro Striezel bezahlen. Ja, aber ich glaube auch in der Postapokalypse kosten die doch mehr. Wahrscheinlich. Inflation einfach. Kosten 100 Euro ein Striezel. Kostet ein paar Kronkorken. Kronkorken, ja. Dagegen kommen wir später. Okay, dazu. Hau deine Zombie-Filme raus. Meine Zombie-Filme, zombieartige Filme. Also ich habe natürlich ja, also The Last of Us würde ich auf jeden Fall noch mit reinbringen, weil das ja so die aktuelle Serie ist und ich freue mich auf die nächste Staffel. 28 Days Later haben wir natürlich auch. Was findet ihr besser, Weeks oder Days? Days. Aber der sieht auch wirklich aus, als ob er, der Film sieht aus, als ob er auf einer Kartoffel aufgenommen wurde. Also das war einer der ersten digitalen. Der sieht wirklich so unfassbar hässlich aus. Ist aber auch, glaube ich, gibt es den überhaupt auf Blu-ray? Irgendwas war da. Ich weiß nicht. Den gibt es auf Blu-ray, aber der sieht wirklich echt ranzig aus. Also der sieht furchtbar aus. Also Cillian Murphy sieht fantastisch aus in diesem Film. Aber trotzdem, also die Qualität der Aufnahme ist nicht so gut. Der Film an sich ist aber großartig. Der Film an sich ist toll. Also wirklich, das kann ich. Ich weiß nicht, ob du den jetzt auch noch auf deiner Liste hast, aber was mit Train to Busan. Das finde ich jetzt einer meiner Lieblings-Zombie-Filme. Ne? Ja, gut, dann dürfen wir ja so die ganzen Klassiker nicht vergessen. Night of the Living Dead, Day of the Dead. Dawn of the Dead. Dawn of the Dead auch im Remake von Zack Snyder. Zack Snyder ist auch gut, aber original ist auch großartig. Ja. Und ne, noch nie und, gesehen, was? Remake. Und Army. Doch, das Original habe ich gesehen. Aber und das Original? Remake habe ich nie. Ne. Remake, Schmiemake. Das Remake ist tatsächlich überraschend gut. Also, ja, okay. Einzig gute. Nee, stimmt, er hat Watchmen gemacht. Er hat Watchmen gemacht. Aber er hat auch einen anderen schlechten Zombie-Film Army gemacht. Army of the Dead. Army of the Dead ist nicht so gut. Genau, deswegen habe ich gerade als Gag Army of the Dead gesagt. Mir ein bisschen Zack Snyder nebenbei auszuteilen. Genau, ich glaube, die Leute gerne dafür töten würden, wenn man die Zombies in The Last of Us, also die Infizierten in The Last of Us Zombies nennt, sind doch die gleichen, wenn wir jetzt hier gegen Zack Snyder wettern. Meinst du? Ich weiß es nicht. Ja, also tötet uns bitte nicht. Aber 28 XY später, soll da nicht auch noch 28 Years Months. Later kommen? Months? Months. Und dann kommt Years. Und dann Years, dann kommt, was ist, Jahrzehnte, Dekaden. Centuries? Ja, 28 Dekaden später, das ist ja richtig lang. Oh mein Gott. Niemand kann das mehr auseinanderhalten. Niemand mehr. Aber es soll noch was kommen, oder? Meine ich. Ja, es kommt ja, ich habe irgendwas auch gelesen, aber. Kommt Cillian Murphy nochmal zurück? Ich hoffe. Und dann stellt sich raus, dass er ein Nachfahre von Oppenheimer ist. Das hat was mit Atomwaffen zu tun. Boah, heute ist aber auch. Du und deine Atomwaffen. Sind eigentlich alle miteinander verbunden über. Alles ist. Alle sind über Baumstriezelwurzeln verbunden. Oh Gott. War da noch was auf deiner Liste? Weil ich habe auch noch einen. Ich habe auch raus. Der, okay. Nee, aber das ist nicht Zombie-Film, deswegen. Okay. Es passt jetzt nicht ganz gut. Deswegen wollte ich erst sagen: Zombie-Katalog. Ja, es gibt noch Return of the Living Dead, das ist auch ein großartiger Film. Ich glaube, das ist der, wo zum ersten Mal Brains gesagt wird. Der ist witzig, der ist cool. Gut zu wissen. Den kann man sich anschauen, auf jeden Fall. Ja, noch irgendwas? Nächste Kategorie. Okay, das ist die Kategorie Gesellschaftskritik. Das habe ich jetzt einfach mal gebrandet. Nein, also einer meiner. Sorry, aber ich finde Army of the Dead ist Gesellschaftskritik. Stimmt. Also, total, bitte, total. Also, bitte, das, also, ja, die Kritik ist. Ich ziehe meinen Hut vor Army of the Dead. Schweighöfer, keine Filme. Also einer meiner Lieblingsfilme so vom Worldbuilding her oder von der Idee ist Snowpiercer. Oh ja. Bong Joon-ho. Mhm. Ja, einfach weil es da auch natürlich um so diese sehr offensichtlichen Klassenunterschiede geht und natürlich auch, was mit armen Menschen passiert in so Szenarien, ist ja meistens sehr erschreckend. Egal, ob man jetzt irgendwie über Altered Carbon oder so redet. Also meistens geht es ja darum, dass dann gewisse Menschen, die besser gestellt sind, einfach viel mehr Möglichkeiten haben, auch auf Überleben. Genau, und natürlich geht es aber auch um Erderwärmung, weil ich meine, im Endeffekt ist die Welt nur so eisig, weil man halt eben die Erderwärmung stoppen wollte. Und weiß nicht, finde ich vom Setting her immer noch ungeschlagen. Voll. Weiß nicht, was in dieser Kategorie euch dann immer so ein bisschen heimsucht. Also habt ihr da noch irgendwie Filme, wo ihr sagt, wow, das ist so nah irgendwie an jetzigen Problemen vielleicht? High-Rise schlägt ja in die gleiche Kerbe so ein bisschen, ist ja quasi Snowpiercer aufgerichtet, weil es spielt in einem Hochhaus, wo je höher man in der Gesellschaft steht, desto höher wohnt man. Ja, so ein bisschen. Den habe ich ja tatsächlich noch nicht gesehen, muss ich sagen. Hat jemand die Serie Snowpiercer gesehen? Das wollte ich gerade gefragt. Genau, ja, die Serie habe ich immer auf meiner Watchlist gehabt, leider. Habe ich nie geguckt. Ich auch nicht. Okay, du auch nicht. Okay, ja, dann haben wir drei Leute. Sorry, können wir, da können aber der Film, der Film ist super. Da können der Film wir, ist da toll, können, ja. Da können wir nichts zu sagen. Da können wir eine Lanze verbrechen, ja, für den Film. Aber da kann man eigentlich auch so die mal gute alte Matrix rausholen. Also enden wir alle als Batterien, mhm, irgendwann mal. Da kommt jetzt auch ein neuer, ne? Ja, es kommt ein neuer. Wird noch, also es ist kaum noch Matrix. Habt ihr den vierten dem, gesehen? Nee, den habe ich ausgelassen. Ich habe ihn gesehen. Und? Nee. Nee. Nee, du, nee. Da, mir wurde ja gesagt, mir wurde gemunkelt, dass das ja auch sehr Meta sein soll, weil ja dann auch über Matrix in dem Film geredet wird, oder? Ja, ja, ist es. Ja, ja, ja, okay. Genau. Ich habe gehört, das müsst ihr mir beantworten, dass die Generation Z, oh, sich ein bisschen lustig über Matrix macht, weil immer so Millennials immer so, geil, boah, Matrix, so einer der krassesten Filme, und dass dann so die jüngere Generation kommt und denkst, pff, wie lächerlich laufen die Leute eigentlich darum, dass das alles so super outdated ist mit den Mänteln und den, hey, etwas zu langsamen Brillen. Also das habe ich noch nicht mitbekommen. Ich muss tatsächlich sagen, wir haben den ersten Matrix mal auch im Filmseminar gesehen, und da gab es schon ein, zwei, die auch so ein bisschen lachen mussten bei so ein, zwei Action-Szenen, aber ich fand, was? Also ich finde schon, dass man das ja immer in dem zeitlichen Kontext lesen muss, in dem der Film rausgekommen ist, und ich finde, also Matrix ist ja voll krass, heute noch irgendwie von der, vom CGI und vom Look und so. Also. Ja, also man sieht es hier und da schon, finde ich, aber trotzdem so insgesamt auch die Stimmung, die der Film so verbreitet. Voll. Definitiv. Die ist ja 25 Jahre alt. Krass. Wahnsinn, der kommt bestimmt noch ins Kino. Ja, definitiv. Oh ja, den will ich auf jeden Fall noch mal im Kino sehen. Ja. Ich habe ihn damals nämlich nicht im Kino gesehen, tatsächlich. Was? Hm. Was hattest du da zu tun? 99 kam der, ne? Ja, hast du keinen Bock drauf? 99? Was war denn 99? Ja. Ich was bin war geboren. Da? Was waren da? Ich bin direkt nach meiner Geburt bin ich in Matrix. Direkt aus der, ja, direkt ich war als Batterie eingesetzt worden. Wo du warst, Marius. Du hast Keanu gesehen und war so, yes. Ja. Erstmal die rote Pille schlucken. Erstmal die rote Pille schlucken, ja. Aber Children of Man könnte ich ja auch noch in den Ring werfen. Ja, Classic, ja. Klar, auch genau, Klassiker, aber ich würde auch sagen, finde ich, also ich hatte auch immer so ein bisschen was für Children of Man übrig, also mit den One-Takes-artigen Einstellungen auf jeden Fall auch eindrucksvoll cinematografisch, aber mir war die religiösen Metaphern waren mir immer ein bisschen zu viel in dem Film. Ich fand eher das stärker auch mit der gesellschaftlichen so Kritik auch zum Beispiel an so übertriebener Grenzpolitik, was da ja auch drin war. Also es geht ja grob, für alle, die es nicht gesehen haben, darum, dass seit, ich weiß gar nicht, seit 20 Jahren, oder sowas? Ich glaube, so eine Zeit, die man auf jeden Fall noch mitbekommt, weil es gibt ja ältere Figuren in dem Film. Ja, genau. Also es werden seit etlichen Jahren keine Kinder mehr geboren. Ja. Also Frauen werden einfach nicht schwanger. Das führt also zum kompletten Zusammenbruch der Gesellschaft, und da ist Chaos angesagt, bis dann eine Frau schwanger wird. Ja. Das ist, ja. Und sie ist die Hoffnung für die, für die aber Menschheit. Aber ähnliche Kerbe, Handmaid's Tale. Ja. Stimmt. Weil das habe ich angefangen zu gucken 2020. Und es war sehr unangenehm, zu der Zeit sowas zu gucken, weil ich dachte, oh Gott, Gesellschaft bricht so schnell zusammen und dann sowas. Mhm. Oh nein. Ja, da hatte auch Margaret Atwood auch mal gesagt, dass sie in ihrem Roman, also auf dem die Serie basiert, auch sich mal gesagt hat, sie würde nichts über nichts eine Dystopie schreiben, was nicht sowieso schon angelegt wäre irgendwie in der Gesellschaft. Ja. Das Zitat wird auch häufiger aus dem. Aber die Serie ist großartig. Also es geht grob darum, dass eine, ja, kann man das sagen, eine religiöse Gruppe, ja, so eine Art, die Sekte, ne? Genau, quasi eine Sekte quasi an die Macht kommt in den USA, und ja, quasi Frauen werden versklavt und als Mägde bei reichen Leuten innerhalb dieser Sekte eingesetzt, und die dienen auch dazu, um Kinder zu gebären, und ja, sie werden als Geburtsmaschinen und Haushaltsgegenstand missbraucht quasi. Ja. Also da gibt es dann auch das Problem, dass viele Leute unfruchtbar sind. Eben. Genau, ja. Und genau, also so, ich weiß nicht mehr, wie das dann war, aber ich glaube, es gibt dann so diese Tests, die du dann der Bevölkerung auch aufoktroyierst, dass du dann dir gesagt bekommst, du wirst sozusagen auserwählt als jemand, der dann eine Gebärmaschine ist. Mhm. Es gab tatsächlich schon mal von Volker Schlöndorff eine Verfilmung. Die Geschichte der Dienerin von 1990 habe ich noch nicht gesehen, ist aber bei weitem nicht auf dem Niveau der Serie tatsächlich. Ja, ja. Also das braucht auch mehr als einen Film, um das alles zu erzählen. Definitiv, ja. Also finde ich auch, die Serie ist sehr, sehr stark. Und Elizabeth Moss soll auch sehr gut sein, oder? Ja, ist großartig. Definitiv. Ich habe es bisher leider immer noch nicht geschaut. Tu es, aber es ist in wirklich ein Downer. Okay, das kann tut, heute sind viele Filme ein richtiger Downer. Ja, sagen, weil auch Children of Man ist auch ein ziemlicher Downer. Stimmt, Roland Emmerich, die sind ja immer Happy End, Happy Leute. Action, Happy Action. Aber hey Leute, die Laune, die bleibt oben, du. Die kann uns keiner zerstören. Ich Ja. Ich hätte noch einen Film. Ich hätte auch noch was so Gesellschaftstechnisches, wo wir dann auch ein bisschen über Regierung und so sprechen, die dann eben eine Gesellschaft nach unten fahren kann. Da würde ich auch immer noch reinbringen, natürlich 1984. Super Film. Also der von 1984, ja, der Film. Es gab ja noch einen, aber der ist. Der ist toll. Den habe ich auch gehört. Der ist so wirklich perfekt. Ja, das ist auch ein Klassiker. Und dann könnte man jetzt hier noch die Young Adult reinbringen, Maze Runner oder auch Tribute von Panem. Catching Fire, toll. Always great. Ich habe auch noch so eine kleine Liebe für Maze Runner tatsächlich. Maze Runner ist auf jeden Fall die kleine Schwester, der kleine Bruder von Tribute von Panem. Segelte auf dem Erfolg, würden wir mal deutscher sagen. Deutscher Titel, das verrückte Labyrinth. Ey, ganz ehrlich, ich würde das verrückte Labyrinth Film gucken. Das klingt auch wie so ein Vorfilm von Volker Schlöndorff irgendwie. Oh, aus 1980. mehr Brettspielverfilmung bitte. Ja, also das verrückte Labyrinth als Film, du würdest gucken. Oder Cluedo. Ja. Hallo? Ich würde es mir angucken. Ja, Cluedo gibt's doch. So eine Agatha Christie. Gibt's doch. Cluedo gibt's schon als Film. Cluedo gibt's schon, ja. Echt? Clue? Ja. Wow. Ja. Der ist aus den 90ern oder 80ern noch? Ich weiß nicht, ich habe den tatsächlich auch nicht gesehen. Ich war jetzt auch nie so der Cluedo-Spieler. Okay. Aber dass tatsächlich Monopoly noch kein Film ist. Ja, aber Uno kriegt ja auch einen Film. Ja, aber früher war das immer so, als Tetris und so angekündigt worden sind, aber wie wollen die das denn machen? Und dann kommt halt die Geschichte des Spiels. Das ist wieder so ein Product-Placement-Film. Ja. Ne? Monopoly über so einen Haufen reiche Leute, die sich prügeln. Das könnte ich mir auch. Also ich meine, es kommt ein Sims-Film, Leute, da haben wir auch noch nicht. Stimmt. Kann auch eine Dystopie werden. Das kann auch ein Endzeitfilm werden. Ich meine, man hat ja bei Barbie gesehen, dass man auch sowas machen kann. Also Barbie viel ist ja auch rein durch einen Endzeitfilm. Was ist denn kein Endzeitfilm? Einem Produkt. Ich habe auch noch mal einen cuten Film, den ich noch reinbringen möchte. Love and Monsters mit Dylan O'Brien. Hole ich jetzt auch hier noch die Maze Runner Fans ab. Das ist so eine Rom-Com im Dystopie-Zeitalter, in dem es darum geht, dass ein Junge bzw. ein junger Mann in einer Welt voller Monster seine Liebe finden möchte. Und der ist sehr, sehr, sehr süß. Und macht einfach Spaß und wollte ich gerade mal gesagt haben. Okay. Ja. Schön. Wer keinen Spaß möchte, kann sich gerne mal The Road angucken. Oh. Mit Viggo Mortensen in der Hauptrolle. Ist eine Verfilmung von einem Roman, ebenfalls The Road aus dem Jahr 2006, Film ist von 2009. Es geht um einen Vater und seinen Sohn, die durch die Postapokalypse streifen und versuchen einfach zu überleben. Und ich habe mir aufgeschrieben, es ist das Meer der Tränen, weil das ist so heftig, was die erleben. Und der ist so sad inszeniert. Der ist wirklich heftig. Also ich habe den damals im Kino gesehen und keine leichte Kost. Und das Buch ist auch sehr gut, tatsächlich. Okay. Also das ist auch nicht so dick und sowas. Also das ist so eine kleine Perle. Da darf man jetzt keine krassen, heroischen Aktionen erwarten, sondern es ist einfach so. Zu dir. Es fühlt sich sehr realistisch an, was da passiert. Das ist jetzt nichts Übernatürliches oder irgendwelche super krassen Sachen oder sehr weit weg von dem, was passiert, sondern hey, boah, so scheiße sind Menschen. Mhm. Ja. Oh Mann. Oh Mann, Menschen. Das war ein Downer. Oh Gott. Sorry. Oh, Wall-E ist ein toller Film, hey. Wall-E ist toll. Ja, Wall-E ist wirklich toll. Auf Wall-E können wir uns alle einigen. Ja, klar. Und auf Roland Emmerich. Ja, Rolli. Rolli und Wolli. Rolli und Wolli. Was ist denn noch so passiert? Was so passiert ist in der Filmwelt? Ja, dann lass uns doch mal über zwei Trailer reden, die in den letzten Tagen rausgekommen sind. Wollen wir zuerst über den anderen XXX-Film reden? Nämlich Max Xeen. Der dritte Teil der Trilogie von X, die von Ty West ins Leben gerufen wurde. Gestartet mit X, dann kam ein Prequel zu X, nämlich Pearl. Und jetzt kommt der letzte Teil, der das Sequel zu X ist, nämlich Max Xeen. Und ich bin sehr gehypt, weil dieser Trailer sieht verdammt gut aus. Der sieht wirklich sehr gut aus. Und ich meine, wir hatten da schon mal eine Diskussion drüber, ne? Weil X, ich war ja ein Fan davon, Martin mochte den nicht so. Gar nicht. Dann haben wir alle gemeinsam Pearl gesehen, der war auch alle okay. Da gab es halt ein, zwei coole Szenen, aber mehr nicht. Ja. Aber ich habe das Gefühl, Max Xeen könnte der Film sein, der uns jetzt alle vereint, dass wir den alle geil finden. Der hat den 80s-Vibe, ne? Der hat. Ja, es sieht sehr erwachsen aus, zumindest was seine Themen angeht. Voll. Und er spielt halt auch mit echten Themen. Also da geht es ja um den Night Stalker wohl. Das müsste im Jahr 85, 84 gewesen sein. Und den gab es ja wirklich, den Typen. Also der hat ja diverse Leute in den USA umgebracht. Ich glaube, also das ist auch heftiger. Also ich glaube, der hat auch Kinder umgebracht oder sowas. Also schon übler. Gab es in American Horror Story schon mal zu sehen, in der Staffel, die 1984 heißt. Mhm. Da spielt er auch eine Rolle. Das heißt, es wurde wahrscheinlich auch 1984, war er unterwegs. Ja, also es ging eine ganz lange Zeit, glaube ich, also so, okay. Also Mitte der 80er und sowas. Da bin ich mal gespannt, was hier in dem Film draus gemacht wird. In American Horror Story wird er halt so ein bisschen ins Übernatürliche gerückt, wie alles in der Serie da. Bin gespannt, was die hier draus machen. Weil bei American Horror Story haben sich tatsächlich Hinterbliebene ein bisschen zu Recht vielleicht auch beschwert über die Inszenierung, über dieses, okay, wir machen jetzt was Übernatürlichem, vielleicht ein bisschen was Coolem und sowas. Das fanden die nicht so cool. Und deswegen sind wir mal hier gespannt, wie es hier aussehen wird. Okay. Die künstlerische Aufarbeitung. Ich bin, aber ich glaube, hier wird es alles nicht so ganz übernatürlich ablaufen im Mexiko. Ja, glaube ich auch nicht. Und was ich auch vor allem cool finde, ist die ganzen Filmanspielungen. Also, dass der da dann das Bates-Anwesen aus Psycho da zu sehen ist, fand ich sehr, sehr schön. Und generell sehr viele Universal Filmsets. Ich glaube, das wird sehr, sehr, sehr, sehr spannend. Mhm. Ja, Maxime ja eh eine Figur, die wir dann ja schon aus Ex kannten und die sowieso ja diesen Wunsch hatte nach diesem Old Hollywood. Also ich weiß nicht, das fand ich, war generell dieser Vibe, den ich schon immer so ein bisschen von der Figur an diesem Franchise bekommen habe, dass das sehr weiß, dass es das in so einem filmischen Kontext passiert, dass man auch gerne zitiert, dass man irgendwie gerne mit so Nostalgie und einem gewissen Look spielt. Also bei Pearl war das dann ja eher so 1918 oder so. Spanische Grippe, nach dem Ersten Weltkrieg, genau. Ja, das zieht sich ja so generell als roter Faden durch die drei Filme, durch so dieses eine Person, also die Hauptperson möchte halt unbedingt berühmt werden. Star werden. Ja, genau. Und das brach aber aus dir raus jetzt. hat vielleicht nicht so das unbedingte krasse Potenzial dazu, aber halt genug, um es halt auf anderen Dingen irgendwie zu schaffen. Hier halt in dem Sinne bei Maxine halt in der Pornobranche. Ja, aber jetzt kommt sie in die Horrorbranche. Was ja auch noch passiert ist, ist, dass die Jon Snow-Serie endlich eingestampft wurde. Endlich! Also, ich meine, wir haben ja alle schon gesagt, wir haben gar keinen Bock auf diese Show. Nee. Lenny, du auch nicht, ne? Nee, kein bisschen, Leute. Wirklich, da habe ich keinen Bock drauf. Das finde ich auch unnötig, finde ich scheiße. Warum machen sie es? Hätten sie es machen wollen? Ich meine, die sollte ja die Geschichte weitererzählen von Jon Snow nach den Ereignissen. Und ja, man war irgendwie sowieso schon so, wieso? Wer hat danach gefragt? Niemand. Und jetzt hat Kit Harington sich geäußert, dass diese Serie anscheinend keine Handlung hat, die irgendwie nachvollziehbar war oder die sich gelohnt hätte. Und deswegen wurde das jetzt. Der arme Bengel, der spielt immer in Sachen mit, dann soll das irgendwie so der Grundstein für was weiteres sein. Genau wie mit Internals, da wurde ja auch der Grundstein gelegt. Ich glaube, da werden wir auch wahrscheinlich nicht mehr so viel sehen, oder? Nee, ich weiß es nicht genau. Also er hat doch auch, außer Game of Thrones, hat er richtig wenig gemacht. Ja, oder? Der hat ja noch diesen Pompeii-Film. Ja. Und genau, bei Emilia Clarke ist das ja ähnlich. Ja, Terminator, genau. Und dann dieser Me Before You. Ein schlimmster Tag oder so. Genau. Kann wieder hieß, aber der hat so eine Rom-Com. Christmas. Oh Gott, Leia, Last Christmas war auch richtig schlimm. Ja. Also, das sieht nicht so ganz gut aus für die, außer dass Kit Harington in einem Lonely Island Kurzfilm mitgemacht hat, der sehr witzig war. I'm on the Boat 2. Seven Days in Hell. Das ist das, wo Andy Samberg gegen Kit Harington ein Tennis-Match spielt, was ewig geht, also sieben Tage lang, und das ist echt funny. Kann man bei Prime sich, glaube ich, für 3 Euro oder so kaufen. Okay. Macht das mal, sehr funny. Schöne Empfehlung. Ja, das wird nicht passieren, aber Joker Folier à deux wird passieren. Das ist der zweite Teil von Joker. Mhm. Und wir haben heute darüber geredet, warum nennen die denn hier Joker 2 mit diesem französischen Titel Folie à deux? Ist bestimmt falsch ausgesprochen, I'm so sorry. Aber wir haben gedacht, das ist ja richtig lächerlich. Mhm. Also warum nennen sie es nicht einfach Joker 2? Wir haben uns erst drüber aufgeregt. Richtig, so, das ist so richtig, wie prätentiös. Genau. Erstmal einen französischen Titel noch ranklatschen, dann weißt du irgendwie, das wird hier Kassenschlager. Genau, aber es hat tatsächlich einen Sinn, dass dieser Film so heißt. Ich habe online hier mal kurz eine Definition gefunden, nämlich Folie à deux kommt aus dem Französischen und bedeutet Geistesstörung zu zweit. Es kommt zu einer Übernahme von Wahnvorstellungen durch eine vormals gesunde Person, hervorgerufen durch einen an einer Psychose erkrankten Menschen. Das heißt, dass man sich gegenseitig in eine Psychose steigern kann. Spiegelneuronen ballern. Haben wir das vielleicht doch schon im Podcast? Haben wir das schon mal gesagt? Vielleicht aber auch, weil wir erst heute, genau. Wenn wir es schon mal im Podcast hatten, dann entschuldigt uns. Sorry, es tut mir leid. Ich war auf jeden Fall nicht dabei. Ja, das stimmt. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir es heute schon besprochen haben. Egal. Weiß nicht. Es tut uns leid. Aber auf jeden Fall ergibt es ja voll Sinn, weil beide sich, also Harley Quinn und Joker, die beide in Joker 2 vorkommen, sich gegenseitig in den Wahnsinn steigern. Und das sieht man auch schon im Trailer. Und ich muss sagen, ich habe Bock auf diesen Film. Es wird ein Musical. Es wird ein Musical. Man hat noch nicht so viel gemerkt im Trailer. Richtig. Es wird wieder verkauft als, ich nenne es mal, regulärer Film. Aber es gab wieder so ein paar Zitationen. Bunte aus Regenschirme, Leute. Bunte Regenschirme. Woran denken wir da? Regen gibt es auch. Also, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, aber eher auch in Tendenz zum Positiven tatsächlich. Also, ich hab Bock. Also, ich frage mich generell, also, ich meine, du hast ja schon gesagt, im Trailer sieht man noch nicht so zu 100%. Also es gibt definitiv einige Sets, die auf Musicals hindeuten, also die darauf hindeuten, dass es ein Musical wird. Ich meine, es gibt eine ganze Theaterbühne an diesem. Mhm. Also, die führen ja so, das ist wieder so Arkham Hotel oben drauf und sowas. Und dann agieren die auf einer Bühne. The Greatest Showman, finde ich, oder La La Land. Also da, wo die da oben tanzen auf diesem Dach. Richtig, oder diese eine Kapelle da so am Wasser, wo dieser eine Weg hinführt. Also ich finde, es sieht produktionstechnisch richtig, richtig gut aus. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch richtig, richtig gut wird. Die letzte Einstellung in diesem Trailer ist großartig. Mit dem Spiegel, also, Spiegel, mit dieser Glasscheibe. Genau, ich will dein wahres Gesicht sehen und dann so diese gebogene Linie mit Rot malt und er quasi dann so dieses Joker-Grinsen dadurch durch die Reflexion kriegt. Man muss es gesehen haben, um es zu verstehen. guckt euch den Trailer an. Aber das war schon das große Kino. Das sieht sehr gut aus. Das gibt mir Hoffnung, weil die Fußstapfen sind schon groß. Ich meine, Joker, klar, da steckt viel King of Comedy und Taxi Driver irgendwie drin. Aber come on, dafür, dass wir was wir sonst so kriegen im Comic-Verfilmungsbereich, außer jetzt mal so The Batman und sowas abgesehen, da ist das schon eine geile Nummer gewesen, Joker. Deswegen habe ich Hoffnung für Teil 2. Und ich bin auch eigentlich, will ich dem Film auch so gönnen, dass er gut ist, weil er sich sowas wagt. Also ich muss sagen, ich bin schon interessiert, allein weil es sowas ganz anderes jetzt gerade ist. Und eben nicht nur genau das so versucht zu reproduzieren, was Joker gemacht hat, sondern wirklich jetzt mal dann auch sagt, okay, wir machen ein Musical und wir nehmen Lady Gaga irgendwie. Ich meine, obwohl ich sagen muss, da bin ich sehr gespannt, wie sie das dann umsetzt mit Harley Quinn, weil ich weiß nicht, ich habe schon das Gefühl, es könnte irgendwie in so ein Klischee sehr schnell, einfach die Figur verfällt sehr schnell in ein Klischee. Mhm. Hast du mal gucken. House of Gucci gesehen? Ja. Weil ich habe es nicht gesehen, da hat sie auch irgendwie gesagt, boah, ich habe irgendwie 1000 Jahre und sprechen nur noch mit italienischem Akzent oder sowas. Also, also den habe ich halt nicht gesehen, auch wegen der schlechten Kritiken. Aber irgendwie, da habe ich dann keinen Bock mehr drauf. Also, und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist sie doch nicht so gut. Lady Gaga war nicht das größte Problem in House of Gucci. Nee, definitiv nicht. Okay. Und eher Jared Leto. Ja, mochte ich. Der ist auch immer das größte Problem. Apropos Joker. da mochte ich auf jeden Fall sie in A Star Is Born sehr. Ich muss auch sagen, ich finde sie echt auch bisher eine gute Schauspielerin, da wo ich sie gesehen habe. Aber ich muss sagen, ich finde allein die Figur ist schwer zu treffen und auch nochmal zu übertreffen oder zu neu interpretieren, finde ich. Also mal gucken. Aber es ist ja auch die Frage, wie die Story erzählt wird. Also der Trailer sagt ja, dass sie auch quasi Insassin von Arkham ist. Und es gibt wo sie seine Therapeutin ist. Genau. Das hatte ich jetzt eigentlich erwartet, aus keinem bestimmten Grund, aber hätte ich jetzt irgendwie gedacht. Ich finde es auch gut, dass man sich da so ein bisschen kreative Freiheit lässt. Ich meine, der Arthur Fleck Joker ist ja eh auch nochmal eine komplett neue Interpretation. Deswegen finde ich das eigentlich ganz cool, dass sie es so machen. Und ich bin auch generell auf die Musik gespannt, denn es wird ein Jukebox-Musical. Das heißt, es sind bestehende Songs, die darin verwendet werden. Also vielleicht kriegen wir dicke Titten Kartoffelsalat zu hören. Wie oder Angels von Robbie Williams. Angels von Robbie Williams, ja, das wär's. Das will ich sehen. Das wär's. Das wär's, wirklich. Du musst verstehen, Angels von Robbie Williams ist unser Karaoke-Song. Ja, ist unser Karaoke-Song. Der ist sehr strong. Da würde ich wirklich Geld für bezahlen. Ich auch. Den Regisseur. Aber vielleicht gibt es ja Songs von Lady Gaga zu hören. Ja, also Pokerface für den Joker passt ja schon irgendwie, ne? Nur Alben von Lady Gaga nur durchgespielt in diesem. Das wäre die Bedingung, nur meine Songs. Das wäre funny. Also ich glaube aber auf jeden Fall, dass sie einen eigenen Song schreiben wird. Joker-Face. Ja. Sorry. Wieso stellen die dich nicht an? Wirklich. Als Texteschreiber. Joker 3, den hole ich mir. Aber das habe ich auch noch teilweise selten kommt das vor, ne? Dass es Musicals gibt, du als Musical-Experte, Danny, ja. Die dann bestehende Songs nehmen, weil es ist ja auch, da musst du ja erstmal die Rechte kaufen und so. Ja, also ich meine, so Mama Mia ist ein einziges Jukebox-Musical. Ja. Ja, gut, aber das ist ja, aber das basiert ist ja, ja auf den Songs von denen. Also genau. Ja, deswegen, ja, aber ist ja obvious. Ja, also es ist häufig so, so eine Sache, wie zum Beispiel echte Musicals, wie zum Beispiel Moulin Rouge, also die zum Beispiel hier in Köln wird das aktuell ja aufgeführt, ist auch ein Jukebox-Musical, wo bestehende Songs dann nochmal neu gesungen werden. Und das ist eine Herangehensweise und ich bin mal gespannt, was sie machen. Also ich, würdest du denn sagen, dass es dann qualitativ dann in so Musical-Kreisen schon so ein bisschen so beugt wird, also so ein bisschen so schlecht, weil also schlechter gehandhabt wird, wenn es dann bestehende Songs sind, weil du die nicht selber schreibst? Weil ich finde, an sich könnte man ja sagen, ja gut, ne, da fällt dann ja schon mal so künstlerisch was weg, wenn du nicht selber Songs schreibst. Das natürlich, also wenn sie sich gute Songs aussuchen, dann sind das natürlich auch, dann freut man sich natürlich, die auch nochmal irgendwie so zu hören. Aber ich prinzipiell finde es eigentlich mal cool, wenn man was Eigenes nochmal draus macht. Also es macht das für mich nochmal deutlich interessanter. Kann ich auch ziehen. Aber ich bin gespannt. Also es kann ja natürlich auch irgendwie sein, dass man dann Songs auch mal neu interpretiert und dann irgendwie in einem anderen Ton irgendwie so gibt und ein anderes Licht rückt. Und ich glaube, das könnte ganz interessant werden. Die frische Idee, so einen guten Popsong einfach mal in Moll und langsamer zu machen. Wow, die ist ganz frisch. Akustik. Krass. Selber YouTuber mit ihren Akustikgitarren. Oh, ja, jetzt kommt die Ukulele. Oh, genau, ja. Das. Genau, genau das. Hör ich das Somewhere Over the Rainbow? Ja. Oh. Oder Riptide? Oh, von oder einfach mal auf einer schönen Maultrommel auch nochmal einen Cover machen. Wow, wow. Finde ich auch schön, ganz ehrlich. Oder so eine Panflöte. Oder ein Kazoo. Oh Gott. Oh Gott, ja. Kazoo. Und eine Cajon. Einfach oder ein Joker auf so einer Cajon. Oh Gott, ja, mal sehen. Wann kommt der Film? Oktober, glaube ich, oder? Am 4. Oktober startet er in den USA. Oktober. Das heißt bei uns wahrscheinlich einen Tag früher, am 3. Oh, noch Tag der Deutschen Einheit. Am Tag der Deutschen Einheit kommt Joker. Schlägt er zurück. Krass. Das ist noch so lange hin. Ich weiß gar nicht, was ich da für ein Mensch sein werde. Ich auch nicht. Ob ich da den Film vielleicht wirst du der Joker bis dahin. Das stimmt, das kann sein. Ja. Legt euch nicht mit mir an. Nee. Ja, aber legt euch am besten mal... Ich wirst doch ein Baumstrinzel. Nein. Legt euch aber am besten mal mit den Starts der Woche an. Das sind nämlich einige, die wir da haben. Unter anderem hat Marius auch schon darüber geredet in seiner Kritik. Ey, ich habe sie alle Serie schon gesehen, ne? Hast du, wow, das alle, du hast alle, alle Tipps heute schon gesehen. Richtiger Fleck. Ich kann es endlich mal sagen. Wow, okay, endlich wow. Mal. Ein bisschen hier Overachiever auch, ne? Also ja, wäre auch nicht nötig gewesen, ne, an dieser Stelle. Wobei du hier mehr arbeitest als genau, alle anderen. Weiß ich jetzt nicht. Bist ein besserer Mensch? Ich glaube ja, aber das ist jetzt auch egal. Wir reden kurz noch über Fallout, richtig, die Serie. Deswegen machen wir das ganze Thema ja, ne? Heute. Genau, genau, deswegen, genau, das ist der Überhänger so. Der Aufhänger, der Überhänger. Der Überhänger. Überhänger. Ihr Überhänger. Das ist so der Überhänger. Ich bin der Überhänger einfach. Das ist Low Performer Lenny ist wieder. Low Performer Lenny ist wieder am Start. Wie mache ich am möglichst wenig Arbeit? Deswegen sag, mach mal das noch für das Thema. Fallout startet jetzt am 12.04. auf Amazon Prime. Ist die Serienumsetzung des Fallout Gaming Universe. Und ich glaube, Xenia hat keinen Teil gespielt. Nö. Ja. Aber Lenny, wie ich erfahren habe, hat sehr viel gespielt und ist auch. Hyped. Ich aber bin erklärt, achso, sag okay, du erstmal. Fallout ist eine Welt mit so einem Retrofuturismus-Look. Es ist eine alternative Geschichtserzählung, so ein bisschen, und es spielt so ein bisschen in Zukunft, im Jahr 2077. Aber alles mit so einem 50s-Vibe. Ja, genau, es hat alles so ein 50s-Vibe, aber halt, aber die haben halt schon Roboter und sowas und geile Computer und es ist alles sehr happy. Und dann bricht aber ein Krieg aus zwischen USA und China. Und da gibt es eine Firma, die heißt Vault-Tec, und die bauen, die wollen Profit rausschlagen und bauen Vaults, also Bunker 2.0, wo dann ganz viele Leute überleben können. Hm. Und dann kommt es tatsächlich am 23.10.2077 zum Atombombenabwurf und die Dinge nehmen ihren Lauf. Und die Spiele haben Mitte der 90er angefangen, 97 kam Fallout 1 raus, es gab vorher noch Wasteland, aber das Seite. Und du spielst immer jemanden aus so einer Vault, der rausgeht und die Welt erkunden muss und trifft dann halt so die Überlebenden. Also spielt 200 Jahre danach quasi. Die Leute waren 200 Jahre in diesen Bunkern. Ja. Und mit jedem Teil immer ein bisschen später. Mein Lieblingsteil ist Fallout 3. Dann kommt New Vegas, finde ich auch sehr geil. Fallout 4 hat mir nicht mehr so gefallen und Fallout 76 gar nicht. Und die Serie deckt jetzt den ersten Teil ab, den ersten Spiel? Nein, das ist eine komplett eigene Geschichte. So. Spielt auch in einer ganz anderen Gegend. Also Fallout 1 und 2 spielen in einer anderen Gegend der USA, Südkalifornien nämlich. Und Fallout 3 spielt in Washington D.C. Und das spielt jetzt in Los Angeles. Mhm. Und das sieht man auch sehr sonnig. Teilweise und erzählt eine komplett eigene Geschichte und hat tatsächlich viele Elemente von Fallout, von den Spielen drin. Also es gibt für alle was zu gucken, die die Spiele kennen, auf jeden Fall. Okay. Die gute Nuka-Cola. Die Nuka-Cola gibt's auch, ja. Gibt's du auch. Hast auch schon reingeguckt, oder? Ich habe die ersten zwei Folgen geguckt. Ich bin nicht so krass unterwegs wie Marius, der das schon komplett geguckt hat, aber okay. Ja. Ich habe die ersten zwei Folgen gesehen und ich bin ja ein riesiger Fan der Spiele und es hat mich komplett abgeholt. Also ich nehme an, es wird auch noch besser. Mhm. Aber ich finde wirklich, die ersten zwei Folgen sind so die Essenz von Fallout, auch von den älteren Teilen, also jetzt nicht nur von Fallout 4. Also es hat schon die Ästhetik der neueren Fallout-Spiele, aber es trifft wirklich den Kern der Fallout-Reihe. Also dieses gesellschaftskritische, aber mit so einem bissigen und absurden Humor und so viel Zynik. Ja. Dass es so perfekt ist. Also es hat wirklich, die erste Folge fängt so dramatisch und wirklich bewegend an, wie kaum eine Serie, finde ich, so in den letzten Jahren so gestartet hat. Und dann direkt so ein Stilbruch und dann wirklich so viel Humor erstmal. Und dann wird so erstmal das Leben gezeigt in diesem Vault. Und das ist so interessant, weil diese ganzen Leute, also die Protagonistin auch, sie hat ja auch immer nur diesen Vault gesehen und niemals das, was da draußen eigentlich stattfindet. Und wie hieß dieser Film? Der letzte Gentleman. Kennt ihr den? Ach, der mit Brandon Fraser. Mit Brandon Fraser, genau. Ja, der ist auch ein bisschen der seltsam. Der wohnt mit seinen Eltern in seinem Bunker und kommt dann raus und ist halt super erzogen worden und muss dann mit der wahren Welt. Ah, okay. Das mal 1000 ist Fallout. Und würdet ihr sagen, dass die Serie sich lohnt, wenn man nicht die Spiele gespielt hat? Das ist eine gute Frage, aber ich glaube ja. Ich finde schon. Okay. Also ich glaube, da hat man ein sehr gutes Mittelmaß. Also eigentlich auch wie bei The Last of Us gefunden. Dass man eben für Leute, die Spiele lieben, super viele Anspielungen irgendwie drin hat. Mhm. Nicht so aufs Auge gedrückt bekommt. Es ist wirklich so, also da steht was im Hintergrund rum, ist genau, irgendwie so an einem Fernsehen wird irgendwas gesappt und dann siehst du eine Werbung für eben die Nuka-Cola oder so. Also es ist, aber das wirkt wie so sehr intelligentes so Worldbuilding, so, was eher auch wirklich realistisch im so Hintergrund läuft, anstatt das auszustellen. Voll. Okay, aber dann, also irgendwie bin ich doch auch interessiert und ich finde, das klingt voll spannend. Also ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. Wenn du mehr über die Welt von Fallout und diese Serie erfahren willst, wir haben eine komplette Kritik gemacht. Ja, richtig. Und interessant ist auch noch, dass man sagen kann, dass für die Regie und das Drehbuch Jonathan Nolan, also der Bruder von Christopher Nolan, verantwortlich gewesen ist. Mit seiner Frau. Hat er auch schon mal mitgeschrieben teilweise, richtig. An Drehbüchern mit Christopher. The Dark Knight. Und er hat die Vorlage für Memento geliefert. Also er hat eine Kurzgeschichte geschrieben und sein Bruder hat dann quasi ganz viel Muskeln. Ein talentierter Mann. Seine Frau hat aber auch mitgemacht. Die hat so Pushing Daisies gemacht, Burn Notice und sowas. Oh, okay. Und die haben zusammen Westworld gemacht. Sehr gut. Und Jonathan jetzt, und seine Frau. Der Jonathan. Und man muss auch sagen, ich finde den Cast auch sehr gut. Also, McLachlan. Ella Purnell, die Hauptrolle spielt, die auch in Army of the Dead mitgespielt hat. Spricht jetzt nicht unbedingt für sie. Aber Kyle MacLachlan spielt mit, Aaron Moten. Aber Walton Goggins. Ich finde, Walton Goggins ist wirklich fantastisch. Das ist so ein Typ. Der Name wird euch nicht sagen, aber wenn ihr Walton Goggins googelt, dann wisst ihr, das ist so ein Schauspieler, dessen Namen kennt man nicht, aber man sieht man, ihn immer. Man weiß, wer er ist. Und ohne zu viel zu spoilern, das ist die dramatischste Figur dieser Serie. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die ist, und zeigt wirklich, wie vielseitig man einen Charakter auslegen kann. Richtig. Also das ist schon. Und ich habe richtig Bock auf ein neues Fallout-Spiel. Also ich bin sehr hyped, denn. Weißt ich, du wann? Im April. Nein. Also diesen April kriegen wir tatsächlich noch ein neues Fallout-Spiel. Eine Mod für Fallout 4 kommt raus, nämlich Fallout London. Und da wird halt gezeigt, was Fallout eigentlich so, also was im Fallout-Universum in London abgegangen ist. Und ich muss eigentlich Bock. Ich hab auch Bock. Ah, da muss ich das mal auspacken. Ich habe das auf der Playstation gespielt. Ja, und ich glaube, dann kann es auch spannend werden, weil nächste Fallout kommt nach dem nächsten Elder Scrolls. Das heißt, wenn es erst entwickelt, das heißt, das dauert 15 Jahre. 15 Jahre. Können wir vielleicht mit einem neuen Fallout rechnen. Letzte Elder Scrolls kam 2011 raus. Ja. Und jetzt dauert es noch. Ja. Und danach kommt das. Naja, bis dann spiele ich noch was Fallout Shelter. Aber niemand redet über Starfield. Nee, niemand, niemand. Niemand. Ja, kommen wir aber zu etwas Gruseligerem. Das erste Omen. Ja, das erste Omen. Das ist ein Prequel zu dem Film Das Omen von 1976. Das ist doch das, wo ich dir gesagt habe, hey, das ist ein Prequel zu Das Omen. Und du gesagt hast, hä, wie kann das ein Prequel zu Das Omen sein? Und es hat funktioniert. Ja? Es hat funktioniert. Es geht um eine junge Frau, die aus den USA nach Rom kommt, um da als Nonne assoziiert zu werden. Was heißt denn das? Initiiert zu werden. Ihre Initiierung da zu erfahren. Und sie kommt so in ein Kloster, wo Kinder ohne Eltern aufgenommen werden. Das ist ein Waisenhaus quasi. Und das ist wie so ein Quiz. Wie heißt nochmal Folgendes? Und ihr gefällt es erstmal so ein bisschen und mit den ganzen älteren Nonnen und sowas, bis ihr auffällt, dass da ein paar Methoden nicht ganz so koscher sind. Nicht ganz so pädagogisch wertvoll sind vielleicht und dass vor allem ein Mädchen halt so ein bisschen sehr gegängelt wird, was die erzieherischen Maßnahmen angeht. Und dann geht es so natürlich um den Antichristen. Aber will ich nicht zu viel verraten. Klar. Und er geht halt tatsächlich, also ich hätte nicht gedacht, dass man ein gutes Prequel zu Das Omen machen kann. Das ist jetzt ja auch kein Meisterwerk, aber der ist großartig inszeniert. Okay. Der sieht aus wie aus den 70ern. Die haben die gleiche Schrift genommen. Der hat ein tolles Korn, der Film. Musik ist toll. Die haben sich super viel Mühe beim Kostüm auch genommen. Gegeben. Das haben die jetzt nicht aus den 70ern entlehnt, sondern aus den 50ern. Das ist alles so einen noch strengeren Touch irgendwie hat, aber es passt so gut. Es spielt so ein bisschen mit Studentenunruhen in dieser Zeit auch. Der ist wirklich und Nell Tiger Free spielt auch super großartig. Mhm. Die kennt man aus Game of Thrones. Mhm. Die spielt die Tochter von Cersei. Ah, wusste ich. Ach krass, okay. Ja. Okay. Ist auch nicht so lange zu sehen. Ich wollte gerade sagen, ja, der Name sagt mir jetzt auch. Die ist nicht so lange zu sehen, ne? Okay. Die Bill Nye spielt auch mit. Die geht hier auf Bootstour. Ja. Ah ja, okay. Nein, kann ich mir gar nicht in diesem Kontext vorstellen, muss ich ehrlich zugeben. Nee, doch, es funktioniert. Okay. Funktioniert. Also, ja. Ah ja. Ja. Er hatte so eine krasse Voice. Ach, ich liebe Bill Nye. Ja. Bill Nye ist so toll. Ja. Und ich war so überrascht und auch das Ende und wie das so nahtlos übergeht und wie, wenn man das oben kennt, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, es gibt ja auch noch ein Remake und es funktioniert irgendwie. Wie gesagt, kein Meisterwerk, aber es macht irgendwie Spaß und es hat einen ganz fiesen Jumpscare, muss man sagen, aber auch so insgesamt hat das so diesen aber macht mehr über Atmosphäre als über Atmosphäre, Jumpscare. Genau. Okay. Es geht sehr über Atmosphäre und das Schauspiel. Und alter Schwede, ist das Ding brutal teilweise. Mm. Also, es wird beschrieben als Female Body Horror. Mhm. Okay. Und sag mal so, danach möchte man, glaube ich, keine Kinder mehr kriegen. Mhm. Denn da sieht man Sachen. Und ich habe gesagt, Moment, die Kamera geht hier immer weiter auf gewisse Stellen. Moment mal. Oh. What the Schwer, das geht denn jetzt ab? Okay. Ich glaube, der ist ab 16 freigegeben. Aber ich denke so, das habe ich tatsächlich sehr im Kino noch nicht gesehen. Okay, so. Ich bin, das klingt aber sehr, sehr interessant. Aber der ist doch genau wie. Also, du hast ja den. Es tut mir leid, das ist gerade. Entschuldigung, das war mega, mega weirdes Timing. Die Reaction war so creepy gerade auf meine Beschreibung. Ich bin so sorry, ja. Erzähl mir mehr. Erzähl mir mehr. Die hat mich halt so. Du hast ja. Wie heißt der? Immaculate. Genau, deswegen, der andere italienische Film über eine Frau, die nach Rom fährt. Deswegen bin ich so interessant. Deswegen bin ich so interessiert. Nicht wegen irgendwas Creeping. Hi. Aber das ist doch der Film mit Sidney Sweeney. Richtig. Und Sidney Sweeney. Genau, der klingt nämlich sehr, sehr, sehr, sehr ähnlich. Und also wirklich sehr, sehr ähnlich. Ich habe den halt nicht gesehen, aber ich habe mir sagen lassen, storymäßig sehr ähnlich. Mhm. Und die Leute, die jetzt beides gesehen haben, von denen ich das gehört habe, die haben gesagt, das erste Omen ist besser. Okay, aber nimm das, Sidney Sweeney. Ich fand Immaculate aber auch. Du hast mir den ja empfohlen, tatsächlich. Ich würde den auch noch sehen. Wenn du das erste Omen so feierst, klingt so. Es muss ja nicht immer alles gegeneinander laufen. So, ich bin froh, wenn wir zwei gute Filme haben, richtig, die halt in den 70ern spielen. Das ist geile Sache. Ich finde, das klingt auch sehr überraschend gerade, weil ich finde auch, dass dann ja dieses Genre sehr so ausgeleitet ist oder ausgelutscht. Ist ja wirklich so. Genau. Wow. Und auch, beziehungsweise auch mit diesem, mit dieser Christentum-Ästhetik und sowas und der Antichrist. Also ich weiß nicht, wie oft man das schon gesehen hat, auch in so B-Movie, ja. Horror und so. Von daher, eigentlich cool, dass du dann sagst, das ist jetzt nochmal ein Film, den schon, sich ja. sehen ja. zu, lohnt. Ne? Habt ihr denn die Omen-Reihe gesehen? Ich habe nur den ersten, also Same. Von 1976 ja. gesehen. Genau, der zweite ist auch gesehen, der dritte ist sogar mit Sam Neill. Oh. Und dann gibt es noch Omen das Erwachen, glaube ich, keine Ahnung, TV-Film, wo dann der Antichrist ein kleines Mädchen ist. Aber der ist eher so, der ist nicht so gut. Der ist nicht so gut. Okay. Umso erfreuter war ich über das erste Omen, ja. Okay. Interessant. Aber wenn der Antichrist da ist, heißt es ja auch eher Back to Black. Wow. Oh Gott, renn! Ja. Okay. Das ist der nächste Film von unserer Liste. Back to Black ist der Film von Sam Tyler Johnson, der Frau von Aaron Tyler Johnson. Da könnten wir jetzt auch nochmal ein ganz großes Thema aufmachen. Machen wir aber mal nicht an dieser Johnsons. Stelle. Die Taylor Johnsons. Taylor Johnson. Und es ist ein Musikbiopic über das Leben von Amy Winehouse. Ja, wir haben den alle gesehen. Ja. Und wir fanden den ja so semi. Können wir jetzt mal so sagen. Ja, ich fand den, glaube ich, sogar schlecht. Jetzt du fandst den wirklich schlecht. Okay. War es kein Musical? Ich fand den okay bis langweilig. Aber ich muss auch sagen, du warst auch ein größerer Amy Winehouse-Fan. Oder du bist ein größerer Amy Winehouse-Fan. Ich habe das Gefühl, das ist so ein typischer Fall von Biopic, wo eine Debatte danach losgetreten wird, ob das jetzt so, wie viel Freiheit man sich nehmen darf als Regisseur, Regisseurin. Es kursierte dann auch so ein Video von Sam Tyler Johnson, wo sie in einem Interview gefragt wurde, ob sie die Familie von Amy Winehouse mit einbezogen hätte. Da hat sie irgendwie gesagt, dass sie gerne Freiheiten haben wollte und dass dann so die Perspektive der Familie eher zweitrangig für sie war. Und da hat sie dann auch gab es viel Gegenwind deswegen, weil dann Leute in den Kommentaren irgendwie gesagt haben, ja, wenn du ein Biopic machst, dann solltest du dich für die Geschichte wirklich interessieren und auch irgendwie auf so historische Fakten oder sowas aus dem Leben der Person und nicht was Eigenes spinnen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ne, wie genau das jetzt, an welchen Stellen sie gedreht hat, steht dann da auch nicht zur Debatte und das können wir jetzt hier auch nicht alles auflisten. Deswegen ist es ja immer eher ein Gefühl, ob man das Gefühl hat, es ist gut porträtiert oder nicht. Außer es ist jetzt wirklich was völlig falsch abgebildet. Mhm. Genau, aber ich fand auch hier hatte man das Gefühl, es wird sehr stark auf ihren so Drogenkonsum gemünzt und es geht vielleicht weniger um ihre musikalische Karriere. Ich weiß nicht, ob es da euch auch so ging. Das kam mir auch viel zu wenig, dieser Kreativprozess und warum sie halt auch auf einmal so erfolgreich geworden ist und was sie eigentlich geleistet hat, weshalb sie halt trotz ihrer relativ kurzen Karriere halt immer noch irgendwie als krasser Star gilt. Mhm. Weil ich glaube, andere Leute mit kürzeren Karrieren oder mit längeren Karrieren werden weniger beachtet. Und das war ja auch schon eine Lücke, die sie hinterlassen hat. Und ich finde musikalisch, hast diesen Satz gesagt, da mach ich ein Lied draus und zack, ist das Lied fertig. Und das fand ich ein bisschen traurig für den Kreativprozess. Finde ich auch. Ich finde, es kommen hier wirklich nur so 3-4 Songs, werden so richtig angerissen auch nur. Und Back to Black verkommt auch wirklich zu einer Montage. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil Back to Black ist einfach ein extrem krasses Album und ein eigentlich eher nischiges Album, das mit Jazz-Einflüssen daherkommt und so erfolgreich war, dass man eigentlich auch ergründen sollte, warum es so erfolgreich war und warum es das so einzigartig macht. Aber stattdessen erzählt man lieber, wie sehr Amy Winehouse gelitten hat. Und das finde ich dann sehr, sehr schade, dass die Marisa Abella spielt hier Amy Winehouse. Und sie macht das auch nicht so gut. Ich habe jetzt nämlich sehr viele TikToks und Videos im Internet gesehen, die so verglichen haben, wie die beiden waren. Mhm. Und das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich meine, so muss man sagen, ist auch schwierig, Amy Winehouse, glaube ich, zu imitieren, einfach weil sie so eine einzigartige Stimmfarbe hatte und auch Art und Weise zu sprechen, auch mit dem Akzent, so im Englischen nochmal und britischen. Und ich finde, dass sie das schon okay macht, aber an ein, zwei Stellen musste man, also war ich auch aus der Immersion geworfen, weil ich kurz war, oh, okay, klang das so oder war das, ist in der Stelle in dem Song, sollte sie da so, das so betonen, aber ich kann nachvollziehen, wieso Leute sagen, es ist eine Fehlbesetzung vielleicht oder zumindest, es ist nicht so, wie man sich es vorgestellt hat. Ja, und dann kann man auch generell fragen, warum gibt es diesen Film? Also so, ich finde, Amy Winehouse ist ja auch einfach noch gar nicht so lange her. Und 2008 ist sie gestorben? 2000, ja, und 2011? Guck nach mal. 2011, oder? Amy. Michael Jackson ist 2009. Das weiß ich auch. Ja, okay, dann muss es 2011 gewesen sein. Ja, wo ist denn, ja, der, Kurt, wo ist denn der Kurt Cobain-Film? Ja, genau. Der hat ja also, auch gerade der Jahrestag gehabt. Ja, also es ist, ich weiß es nicht. Also ich frage mich generell, warum gibt es diese 0815 Musik-Biopics? Es gab ja, ich habe ja Anfang des Jahres schon One Love gesehen, den Film über Bob Marley, und der war auch echt nix. Und dann gibt es ja auch noch Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, auch, der war auch nix, also der ist auch sehr schlecht angekommen. Ich möchte nochmal betonen, wie schlecht Bohemian Rhapsody doch eigentlich wirklich ist. Ich habe dir 8 Punkte gegeben, aber je länger ich drüber nachdenke, möchte ich sagen. Das ist ein Fehler deiner Jugend. Ja, weil er so viel an der Geschichte dreht, was halt wir jetzt auch hier Back to Black vorgeworfen haben. Und es ist einfach, nein. Nee. Nein. Ich, und alle Leute feiern das, das finde ich ja das Grausame. Und dann denke ich, oh, so war's. Nein. Ich finde es aber auch immer krass, dass man dann am Ende so eine Einzelperson hat, die dann natürlich mit Geld und so weiter am Rücken und auch natürlich mit irgendwie einer Vision oder so, aber dann so einen Film über dich dreht. Also du bist halt ja tot, du kannst ja nicht wirklich was dagegen sagen. Und dann ist es aber schon noch ein bisschen so dieses, das ist da meine Interpretation von deinem Leben. Mhm. Ich weiß nicht. Also entweder, ich finde tatsächlich, dass ich manchmal das erträglicher finde, wenn der Film viel künstlerischeren Anspruch hat. Mhm, ja. Ich hasse zwar Elvis von Baz Luhrmann, aber ich verstehe, dass man da sagen kann, okay, es ist so irgendwie abstrus und teilweise, dass man da dann so ein bisschen dem Film mehr vergibt oder so vielleicht für so Ungenauigkeiten. Aber ja, Blond fand ich auch ganz schrecklich. Ja. Es ist zwar kein Musikbiopic, aber ne, der Film über Marilyn Monroe, ja, ist teilweise der, höchst der fragwürdig. Der vorgibt quasi ein Biopic, das ist aber das, eigentlich das ist auf einer fiktiven Geschichte von ja. Aber, Brot, ja. Aber genau deswegen liebe ich den Film I'm Not There von Todd Haynes, der ein Biopic, also nicht wirklich ein Biopic ist, aber ein Film über Bob Dylan ist, wo es mehrere Interpretationen von der Figur Bob Dylan gibt, also dieser Kunstfigur, die er eigentlich geschaffen hat. Und das finde ich einen sehr, sehr guten Film. Und jetzt kommt trotzdem ein Biopic über Bob Dylan mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle. Er darf alles singen jetzt. Ja. Diese Fotos vom Set habe ich auch gesehen. Oh, habe ich noch nicht gesehen, das muss ich mir mal erzählen. Ja, das sieht auch. Also ich meine, er sieht schon ein bisschen aus wie ein junger Bob Dylan. Ja, gut, aber jeder, der ein bisschen hagerer ist und dunkle Haare hat, ist irgendwie Bob Dylan, oder? Stimmt, habe ich mir letztens auch bei Lenny gedacht. Im richtigen Licht. Lenny ist das Gegenteil von hager. Ja, okay. Aber ich, genau das meine ich nämlich, so ein bisschen dieser künstlerischere Anspruch auf Film und Biopic, also ne, das ist voll das gute Beispiel so ein von Todd Haynes. Elvis Biopic aus der Sicht eines Erdnussbutter-Sandwiches. Mega geil. Ist das nicht dieser neue Film von Sophia Coppola? nee, aber. Ich Peanut auch Butter Jelly Tam, the Elvis Story. Ja, ich habe mir am Ende auch gedacht, Back to Black hätte es nicht gebraucht. Nee. Ja. Falls euch die drei Filme jetzt irgendwie nicht zusagen, ihr wollt aber mal was Außergewöhnliches sehen, nächstes Wochenende, also jetzt nicht morgen, wenn. Samstag, Sonntag, sondern danach die Woche. The week after tomorrow. startet. Oder ist es the week after? The week after, genau, ist the week after. Ist das Fantasy Filmfest wieder mal in Köln, und zwar das kleine, das ganze Wochenende lang, beziehungsweise ist es das große oder das kleine? Es gibt tausende. Es gibt ja noch die Nights. Es sind die Nights tatsächlich. Die Nights 2024, ab Donnerstag bis Sonntag, gibt es diverse Filme aus bestimmten Genres, Horror, Sci-Fi, Crime und wird gezeigt. Unter anderem Love Lies Bleeding, auf den ich mich wahnsinnig freue. Dings läuft. Late Night with the Devil kommt da auch. Ja. Unter anderem. Und es gibt einen Haufen Filme. Und wir werden uns auch was dazu ansehen und werden auch einen Podcast drüber machen. Deswegen geht hin, schaut euch die Filme an. Dann könnt ihr beim nächsten Podcast oder beim übernächsten, der dann über das Fantasy Filmfest ist, mehr verstehen von dem, was wir sagen. Und es macht richtig Bock. Ja. Aber es ist nicht das einzige Festival, ne? Genau. Es startet unter anderem auch noch das Frauenfilmfestival in Köln und Dortmund. Und da kann man sich auch ganz viele spannende Filme anschauen von weiblichen Filmschaffenden. Da gibt es auch ganz spannende Sci-Fi-Filme. Animalia will ich mir auf jeden Fall angucken. Und genau, ich bin gespannt. Da werde ich auch ein, zwei Sachen mitnehmen. Da reden wir dann auch im Podcast. Reden wir auch noch drüber. Ja. Und das werden wir. Hast du das alte Meme nochmal ausgepackt? Ja. Finde ich gut. Ja, ich hoffe, euch hat diese nice Podcast-Folge auch gefallen. Lasst doch gerne eine Bewertung auf allen Plattformen da. Das hilft uns sehr. Und wir wären an der Stelle raus, wollen aber von euch nur wissen, habt ihr Bock auf die Fallout-Serie? Schaut ihr sie oder nicht? Das könnt ihr gerne auch mal bei unserer Umfrage beantworten bei Spotify. Und wir wären an der Stelle raus. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Danke dir. Und wir hören uns demnächst wieder. Macht's gut. Okay. Ciao. Hosts der Folge Xenia Popescu, Marius Stolz, Lennart Schmitz. Redaktion Lennart Schmitz. Aufnahme und Schnitt Tui Lindo. Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Die Funk-Podcast-Empfehlung. Wir leben in einer Zeit, in der wir andere super schnell verurteilen. Ich dachte, ich wäre pervers und es darf niemand wissen, sonst werde ich ausgestoßen, weggesperrt. Ich bin Frank und in meinem Podcast Die Frage versuche ich Menschen erstmal zuzuhören. Man hat gesehen, wie ich geweint habe und die ganze Zeit nur dieser Frau ins Gesicht geguckt habe und gesagt habe, Hilfe, die haben nichts gemacht. In diesen Gesprächen geht es um häusliche Gewalt, um sexuelle Fantasien und persönliche Krisen. Hör rein bei Die Frage. Das war ein Podcast von Funk.